Regelmäßige Abwandlungen des Normaltages fanden sich ein. Zuerst ein Sonntag, und zwar ein Sonntag mit Kurmusik auf der Terrasse, wie er 14-tägig erschien. Eine Markierung der Doppelwoche also, in deren zweite Hälfte Hans Castorp von außen eingetreten war. An einem Dienstag war er gekommen, und so war es der fünfte Tag, ein Tag von Frühlingscharakter, nach jenem abenteuerlichen Wettersturz und Rückfall in den Winter. Zart und frisch, mit reinlichen Wolken am hellblauen Himmel und mäßigem Sonnenschein über Hängen und Tal, die wieder ein ordnungsgemäßes Sommergrün angenommen hatten, da der Neuschnee denn doch zu raschem Versickern verurteilt gewesen war. Gleich nach dem zweiten Frühstück begann die Kurmusik auf der Terrasse. Allerlei Blech- und Holzbläser fanden sich dort ein und spielten abwechselnd flott und getragen fast bis zum Mittagessen. Während des Konzertes war die Liegekur nicht streng obligatorisch. Zwar genossen einige den Ohrenschmaus auf ihren Balkons und auch in der Gartenhalle waren 3 oder 4 Stühle besetzt, aber die Mehrzahl der Gäste saß an den kleinen weißen Tischen auf der gedeckten Plattform, während leichte Lebewelt, der es zu ehrbar scheinen mochte, auf Stühlen zu sitzen, die steinernen Stufen besetzt hielt, die in den Garten hinunterführten und dort viel Frohsinn entfaltete. Jugendliche Kranke beiderlei Geschlechts, von denen Hans Castorp die meisten schon dem Namen nach oder von Ansehen kannte. Hermine Kleefeld gehörte dazu. Die Vettern hatten ein Tischchen für sich, etwas abseits von den übrigen, denn Hans Castorp brauchte zu seinem schwarzen Bier, das er vom Frühstück mit herausgenommen hatte, und von Zeit zu Zeit schmeckte ihm seine Zigarre ein wenig. Benommen vom Biere und von der Musik, die wie immer bewirkte, dass sein Mund sich öffnete und sein Kopf sich auf die Seite legte, betrachtete er mit geröteten Augen das sorglose Badeleben ringsumher, wobei das Bewusstsein ihn durchaus nicht störte, sondern im Gegenteil dem Ganzen eine erhöhte Merkwürdigkeit, einen gewissen geistigen Reiz verlieh, dass alle diese Leute in ihrem Innern von einem schwer aufzuhaltenden Zerfall ergriffen waren und dass die meisten von ihnen in leichtem Fieber standen. Die Ärzte kamen und mischten sich unter die Kurgesellschaft, Hofrat Behrens in weißem und Dr. Krokowski in schwarzem Kittel. Sie gingen die Reihe der Tischchen entlang, wobei der Hofrat beinahe an jedem ein gemütliches Witzwort fallen ließ, so daß ein Kielwasser heiterer Bewegung seinen Weg bezeichnete, und stiegen dann zur Jugend hinab, deren weiblicher Teil sich sofort mit Wippen und schrägen Blicken um Dr. Krokowski scharte. Später erschien auch Settembrini auf der Terrasse. Er kam auf seinen Spazierstock gestützt, aus dem Speisesaal, auch heute in seinem Flaus und seinen gelblichen Hosen, mit feiner, geweckter und kritischer Miene, sah sich um und näherte sich dem Tische der Vettern, indem er »Ah, bravo«, sagte und um die Erlaubnis bat, sich zu ihnen setzen zu dürfen. »Bier, Tabak und Musik«, sagte er, »da haben wir Ihr Vaterland. Ich sehe, Sie haben Sinn für nationale Stimmung, Ingenieur. Sie sind in Ihrem Elemente, das freut mich. Lassen Sie mich etwas teilnehmen an der Harmonie Ihres Zustandes.« Hans Castorp nahm seine Züge zusammen, hatte es schon getan, als er des Italieners nur ansichtig geworden war. Er sagte, »Sie kommen aber spät zum Konzert, Herr Settembrini. Es muss ja bald aus sein. Hören Sie nicht gern Musik?« »Nicht gern auf Kommando«, erwiderte Settembrini, »nicht nach dem Wochenkalender. Bei solchen Veranstaltungen hospitiere ich, wie Sie im Großen bei uns hospitieren. Ich komme auf eine Viertelstunde und gehe wieder meiner Wege. Das gibt mir die Illusion der Unabhängigkeit. Ich sage nicht, dass es mehr ist als eine Illusion. Aber was wollen Sie, wenn Sie mir eine gewisse Genugtuung bereitet? Mit Ihrem Vetter, das ist etwas anderes. Für ihn ist es Dienst, nicht wahr, Leutnant? Sie betrachten es als zum Dienst gehörig. Oh, ich weiß, Sie kennen den Trick, in der Sklaverei Ihren Stolz zu bewahren. Ein verwirrender Trick. Nicht jedermann in Europa versteht sich darauf. Musik? Fragten Sie nicht, ob ich mich als Liebhaber der Musik bekenne? Nun, wenn Sie Liebhaber sagen... Eigentlich entsann Hans Castorp sich nicht, so gesagt zu haben. Der Ausdruck ist nicht übel gewählt, er hat einen Anflug zärtlicher Leichtfertigkeit. Gut denn, Ich schlage ein. Ja, ich bin ein Liebhaber der Musik, womit nicht gesagt sein soll, dass ich sie sonderlich achte. So etwa wie ich das Wort achte und liebe, den Träger des Geistes, das Werkzeug, die glänzende Pflugschar des Fortschritts. Musik, sie ist das Halbartikulierte, das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Lassen Sie mich die Sache auf die Spitze stellen. Ich hege eine politische Abneigung gegen die Musik. Hier konnte Hans Castorp nicht umhin, sich aufs Knie zu schlagen und auszurufen, so etwas habe er denn doch in seinem Leben noch nicht gehört. »Ziehen Sie es trotzdem in Erwägung«, sagte Settembrini lächelnd. »Die Musik ist unschätzbar als letztes Begeisterungsmittel, als aufwärts- und vorwärtsreißende Macht, wenn sie den Geist für ihre Wirkungen vorgebildet findet. Aber die Literatur muss ihr vorangegangen sein. Musik allein bringt die Welt nicht vorwärts. Musik allein ist gefährlich. Für Sie persönlich, Ingenieur, ist sie unbedingt gefährlich. Ich sah es sofort an Ihren Gesichtszügen, als ich kam.« Hans Castorp lachte. »Ach, mein Gesicht dürfen Sie nicht ansehen, Herr Settembrini. Sie glauben nicht, wie die Luft bei Ihnen hier oben mir zusetzt. Es fällt mir schwerer, als ich dachte, mich zu akklimatisieren.« »Ich fürchte, Sie täuschen sich.« »Na, wieso? Weiß der Teufel, wie müde und heiß ich noch immer bin.« »Ich finde doch, dass man der Direktion für die Konzerte dankbar sein muss«, sagte Joachim besonnen. »Sie betrachten die Sache ja von einem höheren Standpunkt, Herr Settembrini, sozusagen als Schriftsteller, und da will ich nicht Ihnen widersprechen. Aber ich finde doch, dass man hier dankbar sein muss für ein bisschen Musik. Ich bin gar nicht besonders musikalisch. Und dann sind die Stücke, die gespielt werden, ja auch nicht weiter großartig. Weder klassisch noch modern, sondern nur einfach Blechmusik. Aber es ist doch eine erfreuliche Abwechslung. Es füllt ein paar Stunden so anständig aus. Ich meine, es teilt sie ein und füllt sie im Einzelnen aus, so dass doch etwas dran ist, während man sich hier sonst die Stunden und Tage und Wochen so schauderhaft um die Ohren schlägt. Sehen Sie, so eine anspruchslose Konzertnummer dauert vielleicht 7 Minuten, nicht wahr? Und die sind etwas für sich. Sie haben Anfang und Ende. Sie heben sich ab und sind gewissermaßen bewahrt davor, so unversehens im allgemeinen Schlendrian unterzugehen. Außerdem sind sie ja wieder noch vielfach eingeteilt durch die Figuren des Stückes und die wieder in Takte, sodass immer was los ist und jeder Augenblick einen gewissen Sinn bekommt, an den man sich halten kann. Während sonst, ich weiß nicht, ob ich mich richtig... »Bravo«, rief Settembrini. »Bravo, Leutnant. Sie bezeichnen sehr gut ein unzweifelhaft sittliches Moment im Wesen der Musik, nämlich dieses, dass sie dem Zeitablaufe durch eine ganz eigentümlich lebensvolle Messung Wachheit, Geist und Kostbarkeit verleiht. Die Musik weckt die Zeit. Sie weckt uns zum feinsten Genusse der Zeit. Sie weckt, insofern ist sie sittlich. Die Kunst ist sittlich, sofern sie weckt. Aber wie, wenn sie das Gegenteil tut? Wenn sie betäubt, einschläfert, der Aktivität und dem Fortschritt entgegenarbeitet? Auch das kann die Musik. Auch auf die Wirkung der Opiate versteht sie sich aus dem Grunde. Eine teuflische Wirkung, meine Herren. Das Opiat ist vom Teufel, denn es schafft Dumpfheit, Beharrung, Untätigkeit, knechtischen Stillstand. Es ist etwas Bedenkliches um die Musik, meine Herren. Ich bleibe dabei, dass sie zweideutigen Wesens ist. Ich gehe nicht zu weit, wenn ich sie für politisch verdächtig erkläre.« Er sprach noch weiter in dieser Art, und Hans Castorp hörte auch zu, vermochte aber so recht nicht zu folgen, seiner Müdigkeit wegen. So hob der Sonntag sich ab. Sein Nachmittag war überdies gekennzeichnet durch Wagenfahrten, die von verschiedenen Gästegruppen unternommen wurden. Mehrere Zweispänner schleppten sich nach dem Tee die Wegschleife herauf und hielten vorm Hauptportal, um ihre Besteller aufzunehmen. Russen hauptsächlich, und zwar russische Damen. »Russen fahren immer spazieren«, sagte Joachim zu Hans Castorp. Sie standen zusammen vor dem Portal und sahen zu ihrer Unterhaltung den Abfahrten zu. »Nun fahren sie nach Clavadel oder nach dem See oder ins Flüelatal oder nach Klosters, das sind so die Ziele. Wir können auch mal fahren während deiner Anwesenheit, wenn du Lust hast. Aber ich glaube, vorläufig hast du genug zu tun, um dich einzuleben und brauchst keine Unternehmungen. Hans Castorp stimmte dem bei. Er hatte eine Zigarette im Munde und die Hände in den Hosentaschen. So sah er zu, wie die kleine, muntere, alte russische Dame mit ihrer mageren Großnichte und zwei anderen Damen in einem Wagen Platz nahmen. Es waren Marussia und Madame Chauchat. Dieser hatte einen dünnen Staubmantel mit einem Gurt im Rücken angelegt, war jedoch ohne Hut. Sie setzte sich neben die Alte in den Fond des Wagens, während die jungen Mädchen die Rückplätze einnahmen. Alle vier waren lustig und regten unaufhörlich die Münder in ihrer weichen, gleichsam knochenlosen Sprache. Sie sprachen und lachten über die Wagendecke, in die sie sich unter Schwierigkeiten teilten, über das russische Konfekt, das die Großtante als Mundvorrat in einem mit Watte und Papierspitzen gepolsterten Holzkistchen mitführte und schon jetzt präsentierte. Hans Castorp unterschied mit Anteil Frau Chauchats verschleierte Stimme. Wie immer, wenn ihm die nachlässige Frau vor Augen kam, bekräftigte sich ihm aufs Neue jene Ähnlichkeit, nach der er eine Weile gesucht hatte und die ihm im Traume aufgegangen war. Der Rest des Sonntags bot nichts Außerordentliches, abgesehen vielleicht von den Mahlzeiten, die, da sie reicher als gewöhnlich nicht wohl gestaltet werden konnten, wenigstens eine erhöhte Feinheit der Gerichte aufwiesen. Allein schon der folgende Tag, der erste Montag also, den der Hospitant hier oben verlebte, brachte eine weitere, regelmäßig wiederkehrende Abwandlung des Tageslaufes, nämlich einen jener Vorträge, die Dr. Krokowski 14-tägig im Speisesaal vor dem gesamten volljährigen der deutschen Sprache kundigen und nicht moribunden Publikum des Berghofes hielt. Es handelte sich, wie Hans Castorp von seinem Vetter hörte, um eine Reihe zusammenhängender Kollegien, einen populärwissenschaftlichen Kursus unter dem Generaltitel »Die Liebe als krankheitsbildende Macht«. Die belehrende Unterhaltung fand nach dem zweiten Frühstück statt und es war, wie wiederum Joachim sagte, nicht zulässig, wurde zumindest höchst ungern gesehen, dass man sich davon ausschlösse. Weshalb es denn auch als erstaunliche Frechheit galt, dass Settembrini, obgleich des Deutschen mächtiger als irgendjemand, die Vorträge nicht nur niemals besuchte, sondern sich auch in den abschätzigsten Äußerungen darüber erging. Was Hans Castorp betraf, so war er vor allem aus Höflichkeit, dann aber auch aus unverhohlener Neugier sofort entschlossen, sich einzufinden. Vorher jedoch tat er etwas ganz Verkehrtes und Fehlerhaftes. Er ließ sich einfallen, auf eigene Hand einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, was ihm über alles Vermuten schlecht bekam. Hochstämmiger Nadelwald nahm ihn auf, aber aus dem Gehölz hervortretend stand er überrascht vor einer prächtigen Szenerie, die sich ihm öffnete, einer intim geschlossenen Landschaft von friedlich großartiger Bildmäßigkeit. In flachem, steinigem Bett kam ein Bergwasser die rechtsseitige Höhe herab, ergoss sich schäumend über terrassenförmig gelagerte Blöcke und floss dann ruhiger gegen das Tal hin weiter, von einem Stege mit schlicht gezimmertem Geländer malerisch überbrückt. Rauschende Abgeschiedenheit waltete über dem schönen, einsamen Ort. Jenseits des Baches bemerkte Hans Castorp eine Ruhebank. Er überschritt den Steg und setzte sich, um sich vom Anblick des Wasserstürzes, des treibenden Schaums unterhalten zu lassen, dem idyllisch gesprächigen, einförmigen und doch innerlich abwechslungsvollen Geräusche zu lauschen. Denn rauschendes Wasser liebte Hans Castorp ebenso sehr wie Musik, ja vielleicht noch mehr. Aber kaum hatte er sich's bequem gemacht, als ein Nasenbluten ihn so plötzlich befiel, dass er seinen Anzug nicht ganz vor Verunreinigung schützen konnte. Die Blutung war heftig, hartnäckig und machte ihm wohl eine halbe Stunde lang zu schaffen, indem sie ihn zwang, beständig zwischen Bach und Bank hin und her zu laufen, sein Schnupftuch zu spülen, Wasser aufzuschnauben und sich wieder flach auf den Brettersitz hinzustrecken, das feuchte Tuch auf der Nase. So blieb er liegen, als endlich das Blut versiegte, lag still, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, mit hochgezogenen Knien, die Augen geschlossen, die Ohren erfüllt vom Rauschen, nicht unwohl, eher besänftigt vom reichlichen Aderlass und in einem Zustande sonderbar herabgesetzter Lebenstätigkeit, denn wenn er ausgeatmet hatte, fühlte er lange kein Bedürfnis, neue Luft einzuholen, sondern ließ mit stillgestelltem Leibe ruhig sein Herz eine Reihe von Schlägen tun, bis er spät und träge wieder einen oberflächlichen Atemzug aufnahm. Da fand er sich auf einmal in jene frühe Lebenslage versetzt, die das Urbild eines nach neuesten Eindrücken gemudelten Traumes war, den er vor einigen Nächten geträumt. Aber so stark, so restlos, so bis zur Aufhebung des Raumes und der Zeit war er ins Dort und Damals entrückt, dass man hätte sagen können, ein lebloser Körper liege hier oben beim Gießbacher auf der Bank, während der eigentliche Hans Castorp weit fort in früherer Zeit und Umgebung stünde, und zwar in einer bei aller Einfachheit gewagten und herzberauschenden Situation. Er war 13 Jahre alt, unter Tertianer, ein Junge in kurzen Hosen, und stand auf dem Schulhof im Gespräch mit einem anderen, ungefähr gleichaltrigen Jungen aus einer anderen Klasse. Einem Gespräch, das Hans Castorp ziemlich willkürlich vom Zaune gebrochen hatte und das ihn, obgleich es seines sachlichen und knapp umschriebenen Gegenstandes wegen nur ganz kurz sein konnte, doch im höchsten Grade erfreute. Es war die Pause zwischen der vorletzten und letzten Stunde, einer Geschichts- und einer Zeichenstunde für Hans Castorps Klasse. Auf dem Hofe, der mit roten Klinkern gepflastert und von einer mit Schindeln gedeckten und mit zwei Eingangstoren versehenen Mauer gegen die Straße abgetrennt war, gingen die Schüler in Reihen auf und nieder, standen in Gruppen, lehnten halb sitzend an den glasierten Mauervorsprüngen des Gebäudes. Es herrschte Stimmgewirr. Ein Lehrer im Schlapphut beaufsichtigte das Treiben, indem er in eine Schinkensemmel biss. Der Knabe, mit dem Hans Castorp sprach, hieß Hippe, mit Vornamen Pribislav. Als Merkwürdigkeit kam hinzu, dass das R dieses Vornamens wie Sch auszusprechen war. Es hieß Pschibislav. Und dieser absonderliche Vorname stimmte nicht schlecht zu seinem Äußeren, das nicht ganz durchschnittsmäßig, entschieden etwas fremdartig war. Hippe, Sohn eines Historikers und Gymnasialprofessors, notorischer Musterschüler folglich und schon eine Klasse weiter als Hans Castorp, obgleich kaum älter als dieser, stammte aus Mecklenburg und war für seine Person offenbar das Produkt einer alten Rassenmischung, einer Versetzung germanischen Blutes mit wendisch-slawischen oder auch umgekehrt. Zwar war er blond, sein Haar war ganz kurz über dem Rundschädel geschoren, aber seine Augen, blau-grau oder grau-blau von Farbe, es war eine etwas unbestimmte und mehrdeutige Farbe, die Farbe etwa eines fernen Gebirges, zeigten einen eigentümlichen, schmalen und genau genommen sogar etwas schiefen Schnitt. Und gleich darunter saßen die Backenknochen, vortretend und stark ausgeprägt. Eine Gesichtsbildung, die in seinem Falle durchaus nicht entstellend, sondern sogar recht ansprechend wirkte, die aber genügt hatte, ihm bei seinen Kameraden den Spitznamen »der Kirgise« einzutragen. Übrigens trug Hippe schon lange Hosen und dazu eine hochgeschlossene, blaue, im Rücken gezogene Joppe, auf deren Kragen einige Schuppen von seiner Kopfhaut zu liegen pflegten. Nun war die Sache die, dass Hans Castorp schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Pschibislav gerichtet, aus dem ganzen ihm bekannten und unbekannten Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, sich für ihn interessierte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen, ihn bewunderte, auf jeden Fall ihn mit ausnehmendem Anteil betrachtete und sich schon auf dem Schulwege darauf freute, ihn im Verkehre mit seinen Klassengenossen zu beobachten, ihn sprechen und lachen zu sehen und von weitem seine Stimme zu unterscheiden, die angenehm belegt, verschleiert, etwas heiser war. zugegeben, dass für diese Teilnahme kein recht zureichender Grund vorhanden war, wenn man nicht etwa den heidnischen Vornamen, das Musterschülertum, das aber unmöglich ins Gewicht fallen konnte, oder endlich die Kirgisenaugen für einen solchen nehmen wollte. Augen, die sich zuweilen bei einem gewissen Seitenblick, der nicht zum Sehen diente, auf eine schmerzende Weise ins Schleierig-Nächtige verdunkeln konnten. So machte Hans Castorp sich doch wenig Sorge um die geistige Rechtfertigung seiner Empfindungen oder gar darum, wie sie etwa notfalls zu benennen gewesen wären. Jener Augenblick aber, die gewagte und abenteuerliche Situation, in die Hans Castorp sich nun wieder versetzt fand, das Gespräch, ein wirkliches Gespräch mit Przybyslaw Hippe, kam folgendermaßen zustande. Die Zeichenstunde war an der Reihe und Hans Castorp bemerkte, dass er seinen Bleistift nicht bei sich hatte. Und mit einem freudigen Aufschwunge seines Wesens beschloss er die Gelegenheit, eine Gelegenheit nannte er es, zu benutzen und Przybyslaw um einen Bleistift zu bitten. Dass das ein ziemlich sonderbarer Streich sein werde, da er Hippe in Wirklichkeit ja nicht kannte, das entging ihm, oder er kümmerte sich doch nicht darum, verblendet von merkwürdiger Rücksichtslosigkeit. Und so stand er denn nun im Gewühle des Klinkerhofes wirklich vor Przybyslaw Hippe und sagte zu ihm: »Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift leihen?« Und Przybyslaw sah ihn an mit seinen Kirgisenaugen über den vorstehenden Backenknochen und sprach zu ihm mit seiner angenehm heiseren Stimme, ohne Verwunderung oder doch ohne Verwunderung an den Tag zu legen. »Gern«, sagte er, »du musst ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben.« Und zog sein Crayon aus der Tasche, ein versilbertes Crayon mit einem Ring, den man aufwärts schieben musste, damit der rot gefärbte Stift aus der Metallhülse wachse. Er erläuterte den einfachen Mechanismus, während ihre beiden Köpfe sich darüber neigten. »Aber mach ihn nicht in zwei«, sagte er noch. Das war alles. Aber vergnügter war Hans Castorp in seinem Leben nie gewesen, als in dieser Zeichenstunde, da er mit Przybyslaw Hippes Bleistift zeichnete. Er war so frei, den Bleistift etwas zuzuspitzen, und vor den rot lackierten Schnitzeln, die abfielen, bewahrte er 3 oder 4, fast ein ganzes Jahr lang, in einer inneren Schublade seines Pultes auf. Niemand, der sie gesehen hätte, würde geahnt haben, wie bedeutend es damit aus sich hatte. Übrigens vollzog die Rückgabe sich in den einfachsten Formen, was aber ganz nach Hans Castorps Sinne war. »Da«, sagte er, »danke sehr.« Und Przybyslaw sagte gar nichts, sondern revidierte nur flüchtig den Mechanismus und schob das Crayon in die Tasche. Dann hatten sie nie wieder miteinander gesprochen, aber dies eine Mal, dank Hans Castorps Unternehmungsgeist, war es eben doch geschehen. Er riss die Augen auf, verwirrt von der Tiefe seiner Entrücktheit. »Ich glaube, ich habe geträumt«, dachte er. »Ja, das war Przybyslaw. Es war ganz Przybyslaw, wie er leibte und lebte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn je so deutlich wiedersehen würde. Wie merkwürdig ähnlich er ihr sah, dieser hier oben. Darum also interessiere ich mich so für sie. Oder vielleicht auch, habe ich mich darum so für ihn interessiert? Unsinn, ein schöner Unsinn. Ich muss übrigens gehen, und zwar schleunigst.« Aber er blieb doch noch liegen, sinnend und sich erinnernd. Dann richtete er sich auf. »Nun, so leb wohl und hab Dank«, sagte er und bekam Tränen in die Augen, während er lächelte. Damit wollte er aufbrechen, aber er setzte sich, Hut und Stock in der Hand, rasch noch einmal nieder, denn er hatte bemerken müssen, dass seine Knie ihn nicht recht trugen. »Hoppla«, dachte er, »ich glaube, das wird nicht gehen. Und dabei soll ich punkt 11 Uhr zum Vortrag im Esssaal sein. Das Spazierengehen hat hier sein Schönes, aber auch seine Schwierigkeiten, wie es scheint. Ja, ja. Aber hier bleiben kann ich nicht. Es ist nur, dass ich vom Liegen etwas lahm geworden bin. In der Bewegung wird es schon besser werden.« Und er versuchte nochmals auf die Beine zu kommen, und da er sich gehörig zusammennahm, so ging es. Immerhin wurde es eine klägliche Heimkehr nach einem so hochgemuten Auszug? Wiederholt musste er am Wege rasten, da er fühlte, dass sein Gesicht plötzlich weiß wurde, kalter Schweiß ihm auf die Stirne trat und das regellose Verhalten seines Herzens ihm den Atem benahm. Kümmerlich kämpfte er sich so die Serpentinen hinab. Als er aber in der Nähe des Kurhauses das Tal erreichte, sah er klar und deutlich, dass er die gedehnte Wegstrecke zum Berghof unmöglich noch aus eigener Kraft werde überwinden können. Und da es keine Trambahn gab und kein Mietsfuhrwerk sich zeigte, so bat er einen Fuhrmann, der einen Stellwagen mit leeren Kisten gegen Dorf hinlenkte, ihn aufsitzen zu lassen. »Dépêchez-vous, monsieur«, sagte der französische Türhüter, »la conférence de monsieur Krokowski vient de commencer.« Und Hans Castorp warf Hut und Stock in die Garderobe und zwängte sich hastig, behutsam, die Zunge zwischen den Zähnen durch die kaum geöffnete Glastür in den Speisesaal, wo die Kurgesellschaft reihenweise auf Stühlen saß, während an der rechten Schmalseite Dr. Krokowski im Gehrock hinter einem gedeckten und mit einer Wasserkaraffe geschmückten Tische stand und sprach.